Berlin, Alexanderplatz. Hörspiel nach dem Roman von Alfred Döblin. Bearbeitung Wolfgang Weyrauch. In der Hauptrolle Walter Richter als Franz Bieberkopf. Darf man vom Leben mehr verlangen als das Butterbrot? Ich bin der Franz Bieberkopf. Damals, 1928, war ich Transportarbeiter und gewesener Häftling. Heute, 1956, bin ich Hilfsportier und Rentenempfänger. Ich bin ein alter Mann. Aber damals wusste ich, dass das Leben schön ist. Schön. Alles ist schön. Eines Tages stand ich vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Gestern hatte ich noch Kartoffeln gehakt in Sträflingskleidung. Jetzt hatte ich einen gelben Sommermantel an. Es war Winter, ich fror im gelben Sommermantel. Jedenfalls war ich frei. Ich ließ Elektrische auf Elektrische vorbeifahren und ging nicht. Der Aufseher am Tor zeigte mir meine Bahn, ich ging nicht. Die 4 Jahre waren um. Drin saßen die anderen, tischlerten, lackierten, sortierten, klebten. Ich stand an der Haltestelle. Dann nahm ich einen Anlauf und saß in der Elektrischen. Mitten unter den Leuten. Los. Achtung. Achtung. Es geht los. Mittag. Die Funkstunde neu. Noch jemand zu mir stehen. Noch jemand. Ich stieg unbeachtet wieder aus dem Wagen. War unter Menschen. Was war denn? Nichts. Gewimmel. Welch Gewimmel. Wie sich das bewegte. Was war das alles? Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen. Rosenthaler Platz. Man riss das Pflaster auf. Ich ging zwischen den anderen auf Holzbohlen. Man mischt sich unter die anderen. Da vergeht alles. Da merkst du nichts, Kerl. Figuren standen in den Schaufenstern in Anzügen. Mänteln mit Röcken. Mit Strümpfen und Schuhen. Ich fror. Rosenthaler Straße. Schreck fuhr in mich, als in einer kleinen Kneipe ein Mann und eine Frau dicht am Fenster saßen. Die gossen sich Bier aus Seideln in den Hals. Aber was war dabei? Sie hatten Gabeln und stachen sich damit Fleischstücke in den Mund. Dann zogen sie die Gabeln wieder heraus und bluteten nicht. Sophienstraße. Ich dachte, diese Straße ist dunkler. Wo es dunkel ist, wird es besser sein. Ich kriege es nicht weg. Wo soll ich hin? Die Strafe. Die Gefangenen werden in Einzelhaft, Zellenhaft und Gemeinschaftshaft untergebracht. Bei Einzelhaft wird der Gefangene bei Tag und Nacht unausgesetzt von anderen Gefangenen gesondert gehalten. Bei Zellenhaft wird der Gefangene in einer Zelle untergebracht, jedoch bei Bewegung im Freien, beim Unterricht, Gottesdienst mit anderen zusammengebracht. Die Wagen tobten und klingelten weiter. Es ran Häuserfront neben Häuserfront ohne Aufhören hin und Dächer waren auf den Häusern, wenn die Dächer nur nicht abrutschten, aber die Dächer standen gerade. Wo sollte ich, armer Deibel, hin? Ich latschte an der Häuserwand lang. Es nahm kein Ende damit. Auf entsprechendes Glockenzeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Sie darf nur unterbrochen werden in der zum Essen, Spaziergang, Unterricht bestimmten Zeit. Beim Spaziergang haben die Gefangenen die Arme ausgestreckt zu halten und sie vor und rückwärts. Da war ein Haus. Eine Haustür stieß ich auf. Ich schlug die Arme umeinander. So, mein Junge, hier frierst du nicht. Ach, ich ächzte, das tat mir wohl. Ich hörte meine Stimme. Da hat man was. Es ist noch nicht alles vorbei. Das war noch was Menschliches. Es tröstete mich. Die irrsinnigen Häuser waren nicht da. Ich hielt mich am Geländerpfosten fest. Ich gehe nicht wieder auf die Straße. Durch den Türspalt schon wieder die ollen Häuser, die wimmelnden Menschen, die rutschenden Häuser. Goermannstraße. Ich presse den Mund zusammen, als wenn ich Galle spucken müsste. Die Strafe. Die Gefangenen müssen sich des Morgens auf das Zeichen zum Aufstehen sofort erheben, das Lager ordnen, sich waschen, kämmen, die Kleider reinigen und sich ankleiden. Seife ist in ausreichender Menge zu verabreichen. Ein Glockenschlag, aufstehen, es geht raus, Morgenkostempfang, Arbeitszeit, Freistunde. Junge, nicht das Maul ziehen, gemästet wirst du hier nicht. Guten Abend, wir haben's geschafft. Ich hatte fast gemordet, war aber bloß Totschlag, Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Münzstraße. Ich ging von Hof zu Hof. Man musste sehen, wo sich etwas findet in der Welt. Es heißt sich entschließen. Es muss ein Gang gegangen werden. Und du weißt keinen, Franze. Den alten Mist möchtest du nicht. Und in der Zelle hast du auch nur gestöhnt und dich versteckt und nicht gedacht. Nicht gedacht. Aber Gott hat keinen vergessen. Nicht mal die Läuse auf dem Kopf hat er vergessen. Waren ihm alle lieb und wert. Bereuen sollst du, erkennen, was geschehen ist, erkennen, was Not tut. Was heißt bereuen? Luft muss man sich machen, drauf losschlagen. Dann liegt alles hinter einem, dann ist alles vorbei, Angst und alles. Ich habe noch meine Füße und Augen. Ich habe die noch. Mir hat die keiner abgehauen. Elsasser Straße. An der Ecke kam ich nicht durch. Die Menschen standen an einem Zaun, da ging es tief runter. Die Schienen der elektrischen liefen auf Bohlen, frei in der Luft. Sieh mal an, die bauen Untergrundbahn. Man muss doch Arbeit geben in Berlin. Aber da war ein Kino. Elternlos, Schicksal eines Waisenkindes in 6 Akten. Eintritt 60 Pfennige. Ich schob rin. Es war gerade Pause. Der lange Raum war knüppeldicke voll. 90% Männer in Mützen, die nehmen sie nie ab. 3 Lampen an der Decke sind rot verhängt. Das Orchestrion macht ununterbrochen Krach. Dann wird es finster und der Film läuft. Ganz wunderbar ergriff es mich, als das Kichern um mich losging. Lauter Menschen, freie Leute, amüsieren sich. Hat ihnen keiner was zu sagen. Als der Liebhaber der Gänsemarkt die feine Frau mit den schlanken Beinen auf der Hängematte umarmte, lief es mir heiß über die Brust, als wenn ich sie selbst umarmte. Das machte mich schwach. Ein Weibsstück. Man steht am Zellenfenster und sieht durchs Gitter auf den Hof. Manchmal gehen Frauen vorbei. Besuch oder Kinder oder Hausreinigung beim Alten. Wie sie überall an den Fenstern stehen, die Sträflinge, und gucken. Alle Fenster besetzt. Ich war schon draußen auf der Straße. Was machen wir? Ich bin frei. Ich muss ein Weib haben. Es federte in meinen Beinen. Ich hatte keinen Boden unter mir. Wenn ein Mädchen einen Herrn hat, den sie liebt und den sie gern hat. Glockenzeichen, aufstehen, 5.30 Uhr. Da habe ich nun in Tegel gesessen. Für was denn? Erst bei der Preußen im Graben und dann in Tegel. Ohne ein Weib ist der Mann kein Mensch. Ich war kein Mensch mehr. Da hätten sie einem doch gleich den Hals abschneiden können, die Hunde. Wer schuld an allem ist? Immer Ida. Wer sonst? Dem Biest habe ich die Rippen zerschlagen damals, darum habe ich ins Loch gemusst. Jetzt hat sie, was sie wollte. Das Biest ist tot und jetzt stehe ich da. Wohin? Wo sie gewohnt hat mit mir. Bei ihrer Schwester. Invalidenstraße, Ackerstraße. Wie nicht ins Haus rin, 2. Hof. Wer ist da? Ich. Wer? Mach auf, Mensch. Hört. Du, Franz? Willst du mal nicht reinlassen? Was willst du denn bei uns? Wenn der ihn gesehen hat. Auf der Treppe. Schad wat. Sollen mich. Das war also die Stube, das Panelsofa. Der Kaiser hing an der Wand, ein Franzose in roten Hosen gibt ihm den Degen. Ich hab mir ergeben, mit Herz und mit Hand. Was willst du denn hier, Franz? Du bist wohl verrückt. Erst setz ich mich. Mensch, wenn du nicht gehst, ich schrei um Hilfe. Ich rufe einen Überfall. Warum denn? Haben sie dir denn schon rausgelassen? Ja, bis um. Mich haben sie schon rausgelassen. Aber wie? Nein, lass mich. Die Erde macht einen Sprung, die Schiffe fliegen zum Himmel, die Vögel fallen auf die Erde. Franz, lass mich los! Karl kommt gleich, jeden Augenblick. Lass mich! Mit Ida hast du auch so angefangen. Franz! Oh Gott! Hab aber! Minna war die Schwester von Ida. Aber ich hatte Ida in den Arm. Das war nicht mehr das Gefängnis, das war Treptow, Paradiesgarten mit Brillantfeuerwerk. Wobei ich sie traf und brachte sie nach Hause. Sie hat eine Vase gewonnen beim Würfeln im Hausflur. Mit ihrem Schlüssel in der Hand küsste ich sie zuerst. Sie stellte sich auf die Zehen, Leinenschuhe hatte sie an. Und der Schlüssel fiel mir runter. Dann konnte ich nicht mehr von ihr los. Und jetzt roch ich sie wieder. Es ist dieselbe Haut. Ich sag's meinem Mann. Ich sag's Karl. Die hätten sie gleich noch 4 Jahre drin lassen sollen. Sag's ihm, Männer. Immer sagen. Tu ich auch. Ich hol gleich einen blauen. Ich bin so froh, Männerkind. Ich bin doch wieder ein Mensch. Und wer bezahlt mir die Schürze? Guck mal an. Alles Fetzen. Allens Franz. Franz ist wieder lebendig. Franz ist wieder da. Ich schickte ihr von der Straße 2 große Scheiben Kalbsfilet auf. Franz hat seine Erfahrung. Franz kennt das Leben. Franz weiß, wer er ist. 2 mal 2 ist 4. Gewesen ist gewesen. Jetzt haben wir unsere Weste wieder ausgefüllt. Mein Ball fliegt gut. Mir kann keiner. So ist der Zementarbeiter, später Möbeltransportarbeiter Franz Bieberkopf, ein grober Mann von ungeschlachtem Äußern, stark wie eine Kobraschlange, wieder nach Berlin und auf die Straße gekommen. Ein Mann, an den sich ein hübsches Mädchen aus einer Schlosserfamilie gehängt hatte, die er dann zur Hure machte und zuletzt bei einer Schlägerei tödlich verletzte. Er hat aller Welt und sich geschworen, anständig zu bleiben. Und er bleibt auch anständig. 1 Woche... 2 Wochen. Aber das ist gewissermaßen nur eine Gnadenfrist. Meine alte Stubeneinrichtung machte ich zu Geld. Aus Teel hatte ich noch ein paar Groschen. Meine Wirten und mein Freund Meck schossen mir was vor. Vergessen war die Angst. Vergessen Teel und die rote Mauer und das Stöhnen und was sonst. Ein neues Leben fang war an. Das alte, das ist abgetan. Franz Bieberkopf ist wieder da. Ich betrete Berlin. Berlin. Handel und Gewerbe, Stadtreinigungs- und Fuhrwesen, Gesundheitswesen, Tiefbau, Kunst und Bildung, Sparkasse und Stadtbank, Gaswerke, Feuerlöschwesen, Finanz- und Steuerwesen, Verkehr. Die 3 Berliner Verkehrsunternehmen, Straßenbahn, Hoch- und Untergrundbahn, Omnibus, bilden eine Tarifgemeinschaft. Der Fahrschein für Erwachsene kostet 20 Pfennige, der Schülerfahrschein 10 Pfennige. Fahrpreisermäßigung erhalten. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Lehrlinge und Schüler, unbemittelte Studenten, Kriegsbeschädigte, im Gehen schwerbehinderte Personen auf Ausweis der Bezirkswohlfahrtsämter. Unterrichte dich über das Liniennetz. Die elektrische Nummer 68 fährt über den Rosenthaler Platz, Wittenau, Nordbahnhof, Heilanstalt, Weddingplatz, Stettiner Bahnhof, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz, Strausberger Platz, Bahnhof Frankfurter Allee, Lichtenberg, Irrenanstalt, Herzberge. 39 Sitzplätze. Wer aussteigen will, melde sich rechtzeitig. Rosenthaler Platz. Ich setzte mich mit meinem Freund Meck in eine kleine Kneipe. Du gehst nicht Stempel, Franz. Und gehst auch nicht in die Fabrik. Der Handel, das ist das Beste. Das ernährt seinen Mann. Ohne Geld kann der Mensch nicht leben. Jürgen, du weißt, über Anstand lasse ich nicht mit mir spaßen. Hand aufs Herz. Ist es ein anständiger Beruf oder nicht? Eine solide Existenz. Darauf kommt es mir an. Eine solide. Das ist das Solideste, wo man hat. Hosenträger, Strümpfe, Socken, Schürzen, Schlipshalter. Also, Schlipshalter. Alexanderplatz. Warum aber am besten der feine Mann Schleifen trägt und der Prolet trägt keine? Herrschaften, treten Sie nun her, Fräulein, Sie auch mit dem Herrn Jamal. Jugendlichen ist der Eintritt erlaubt. Warum trägt der Prolet keine Schleifen? Na, weil er sie nicht binden kann. Da muss er sich einen Schlipshalter zu kaufen. Kaufen Sie sich solchen Schlips, wie ich hier habe. Und dann denken Sie daran, wie Sie ihn morgens binden sollen. Herrschaften, wer hat denn heutzutage Zeit, sich morgens in Schlips zu binden? Und gönnt sich nicht lieber eine Minute mehr Schlaf? Wir brauchen alle viel Schlaf, weil wir viel arbeiten müssen und wenig verdienen. Ein solcher Schlipshalter erleichtert Ihnen den Schlaf. Treten Sie nur dichter zusammen, damit ich meine Stimme schonen kann. Ich habe meine Stimme nicht versichert, mir fehlt nur die erste Anzahlung. Hier, Herrschaften, kaufen Sie ehrliche Ware. Es ist nicht Silhouette, es ist Gummi, gewalzt. Ein Stück 20 Pfennig, drei Stück 50. Gehen Sie weg vom Damm, junger Mann, sonst überfährt sein Auto und er soll nachher den Müll zusammenfehlen. Sehen Sie, Herr, das ist Ihr Geschenk zu Weihnachten. Das ist nach Ihrem Geschmack, Herrschaften. Das ist zu Ihrem Wohl. Wenn Ihnen der Namensplan noch etwas gelassen hat, so ist es der Kopf unterm Deckel. Und er muss Ihnen sagen, das ist was für dich. Das kaufst du und trägst es nach Hause. Das wird dich trösten. Bewunderung ein Schar erregt, der ständig mit Igüge pflegt. Aber das genügte mir nicht. Ich entschloss mich, Zeitungen zu handeln. Einmal hin, einmal her, ringsherum, es ist... Ich stand am Ausgang der Untergrundbahn Potsdamer Platz, in der Friedrichstraße an der Passage. Da aber Weihnachten dran war, wechselte ich wieder die Branche. Vertrieb allerhand Gelegenheitsware, legte mich auf Schnürsenkel, erst allein, dann mit Otto Lüders. Der war 2 Jahre arbeitslos, seine Frau wusch. Im Sommer war er ein paar Wochen Rüdersdorfer Pfefferminzmann mit Puschel und Uniform. Otto und ich, wir liefen zu zweit die Straßen ab, gingen in die Häuser, klingelten, trafen uns nachher. Weddingplatz, Stettiner Bahnhof, Strausberger Platz, Bahnhof Frankfurter Allee. Wetteraussichten für Berlin. Wechselndes, mehr freundliches Wetter, 1 Grad unter Null. Für Deutschland breitet sich ein Tiefdruckgebiet aus, das in seinem ganzen Bereich dem bisherigen Wetter ein Ende bereitet hat. Die geringen vor sich gehenden Druckveränderungen sprechen für langsame Ausbreitung des tiefen Druckes nach Süden, sodass auch unser Wettergebiet weiter unter seinem Einfluss bleiben wird. Tagsüber dürfte die Temperatur niedriger liegen als bisher. Einmal kam ich in unsere Kneipe. Otto Lüders war schon da. Also wie viel, Franz? 2 Zehner. 20 Märker? Wie stehen wir nur da? Haben wir geschafft in 15, in 20 Minuten. Länger nicht, wette. Menschenskind. Also, was du denkst, unterm Tisch von hinten rum ist nicht. Ehrlich, Otto. Anständig, auf reelle Art. Mhm. Bei einer Frau habe ich geklingelt. Margot Schnürsenkel, brauchen Sie was? Für sich, für ein Hanjemal, für die Kinderchen. Sie hat sie sich angesehen. Dann hat sie mich dazu angesehen. Sie ist eine Witwe, noch gut im Stand. Dann habe ich gefragt, ob ich nicht eine Tasse Kaffee kriegen kann. Furchtbare Kälte, die ja Kaffee getrunken, sie mit. Und dann noch ein bisschen mehr. Du bist ein Glückspilz. Da gehe ich normal hin. Die Ware habe ich schon da gelassen. Frau Lapschinski, Elsasser Straße 17. Menschenskind. Wo war das? Elsasser Straße 17. Menschenskind. Berlin. Destillen, Restauration, Obst- und Gemüsehandel, Kolonialwaren und Feinkost, Fuhrgeschäft, Dekorationsmalerei, Anfertigung von Damenkonfektionen, Mehl- und Mühlenfabrikate. Aber wie ich nach einer Woche mit einem Strauß in Seidenpapier die Treppe von der Witwe hochsteige, klingele, schmunzele, warmer Kaffee, ein kleines Püppchen sitzt mein Schlips, legt sie die Kette vor, schiebt den Riegel vor. Ich klingele nochmal, zweimal, sehr lange. So ein Biest. Die hält die Luft an und lässt mich stehen. Mensch, Luder, wenn du wüsstest, wer ich bin, was eine schon mal gespürt hat von mir, dann würdest du nicht. Man sollte einen Beil nehmen und die Tür einhaken. Berlin. Versorge dein Kind und deine Familie durch Abschluss einer Lebensversicherung, einer schweizerischen Lebensversicherung, Rentenanstalt Zürich. Ich riss die weiße Ecke einer Zeitung ab, schrieb, weil sie nicht aufmachen. Ich will meine Ware wieder. Abzugeben bei Klausen, Budiger, Ecke Elsasser. Ich bin ein alter Franz. Ich bin ein alter Biberkopp. Aber ich kann es heute noch auswendig. Ich hatte meinen Plunder bei ihr liegen lassen. Listiger Franz, listiger Biberkopp. Konnte noch mal zu ihr unter dem Vorwand, meine Klamotten zu holen. Berlin. Ihr Herz lacht vor Freude, wenn Sie ein mit den berühmten Höffner-Möbeln ausgestattetes Heim besitzen. Wie auch die Jahre entschwinden, wohlgefällig bleibt der Anblick der Höffner-Möbel. Den Zettel schob ich unter ihre Tür. Am nächsten Morgen gab mir der Boutiquier einen Brief. Sonst war nichts abgegeben worden. Kein Paket mit Ware. Ich las den Brief. Mir waren die Beine wie abgehackt. Sowas gab es in der ganzen Welt nicht. Ich saß und las und las. Herrn Franz Bieberkopf, ein Freund von Ihnen wollte bloß die Ware abholen, aber dann wollte er auch noch mein Kleingeld haben. Ich jabert ihm, was sollte ich sonst machen? Er wühlte in meinen Tischkisten, ich fiel in Ohnmacht. Ihre Ware hat er mitgenommen, die werden Sie nicht mehr wiedersehen. Lieders, das ist ein Kerl. Nicht auszudenken. Mir waren die Beine wie abgehackt. Was soll man machen? Das ist die Strafe. Mich haben sie rausgelassen, die anderen buddeln nach Kartoffeln hinter dem Gefängnis. Das ist die Strafe. Hier erlebt Franz Bieberkopf, der anständige, gutwillige, den ersten Schlag. Der Schlag sitzt. Bieberkopf hat geschworen, er will anständig sein. Und ihr habt gesehen, wie er wochenlang anständig ist, aber das war gewissermaßen nur eine Gnadenfrist. Das Leben findet so viel gute Absichten auf die Dauer zu fein und stellt ihm hinterlistig ein Bein. Warum das Leben so verfährt, begreift er nicht. Er muss noch einen langen Weg gehen, bis er es sieht. Ist 2 mal 2 wirklich 4? Das war nicht auszudenken. Ich verkroch mich. Ich wollte nichts sehen. Mein Freund Meck rannte durch halb Berlin und fand mich nicht. Linienstraße. Da ist das Haus, wo ich mich verkroch nach dem Schlamassel mit Otto Lüders. Kein Häuser einstürzen, kein Dächer rutschen. Vorne ist ein schönes Schuhgeschäft. Im 1. Stock der Herr Rechtsanwalt, im 2. Stock der Verwalter und zwedige Ehepaar. Im 3. Stock ein Möbelpolier mit Glatze, neben Andrea, dann ein Kellner mit seiner Frau. Ganz oben ein Darmhändler, daneben zuletzt ein Bäckergeselle mit seiner Frau. Ich lag immer auf der Bude rum. Nichts als trinken und dösen. Dösen. Wenn jeder was an, was ich mache. Wenn ich dösen will, döse ich bis übermorgen auf eben Fleck. Ich stöhnte, wälzte den Kopf auf dem schweißigen Kissen. Wenn die Wirtin bloß heizen würde, die denkt bloß an sich. Ich möchte Wasser trinken. Was kann man jeden Magenschmerzen machen? Kommt einem sauer hoch, die giftige Galle. Ist natürlich von nicht viele trinken. Aber mir hat keiner was zu sagen. Wenn es Verbrecher gibt, so bin ich, der darüber reden kann. In Ehren treu. Hiob, du liegst im Kohlgarten, an der Hundehütte, gerade so weit weg, dass dich der Wachhund nicht beißen kann. Wenn du dich umdrehst, dich aufrichten willst, knurrt er, schießt vor, zerrt an seiner Kette, springt hoch, geifert und schnappt. Ich wühlte im Bett, schlug um mich. Wenn ich ein Messer hätte, rennte ich es dem Lüders in den Leib. Ich war im Gefängnis, ich kenne das im FF, prima Angelegenheit. Ich habe solche Magenschmerzen. Ein Glas Wasser, bitte. Hiob, erhebe dich. Gott und Satan, die Engel und die Menschen wollen dir helfen. 2 Wochen hockte ich jetzt auf meiner elenden Kammer. Meine Wirtin wird mich bald raussetzen. Ich konnte ihr nicht zahlen. Wenn du dich nicht bald zusammennimmst, wirst du ins Asyl gehen müssen. Und was dann? Ja, was dann? Meine Bude lüftete ich nicht. Ich ging nicht zum Barbier. Ein brauner Vollbart wuchs mir. Schließlich stand ich darauf. Stark wie eine Kobraschlange, aber wackelig auf den Beinen. Ein Glück, dass ich aus der Stube rauskam. Im graugrünen Soldatenmantel. Ich ging auf die Straße. Münzstraße. Freie Luft. Ich prüfte meine Schritte und das schöne, feste, sichere Pflaster. Aber dann sah ich mit einem Ruck die Häuserfronten hoch. Sie standen still. Trotzdem sich eigentlich so ein Haus leicht vorn überbeugen kann, das kann auf die Dächer übergehen. Sie können schwanken, zu schaukeln, können sie anfangen zu schütteln, rutschen können die Dächer wie ein Hut vom Kopf. Prenzlauer Straße. Aber ich sah, dass sie angenagelt waren. Starke Balken drunter und dann die Dachpappe teer. Brust daraus, alter Junge. Rücken steif. Gott erbarmt sich aller Menschen. Wir sind deutsche Staatsbürger, wie der Gefängnisdirektor sagt. Alle Menschen zogen ruhig die Straße entlang. Eine Plakatsäule stand an der Ecke. Hast du gelebt am schönen Rhein? Der König der Mittelstürmer. 2 mal 2 mag eventuell doch noch vier sein. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein. Immer langsam voran. Drängeln gibt's nicht. Ich war fröhlich. Das 11. Gebot heißt, lass dir nicht verblüffen. Ja, wir wissen schon, was die Glocke geschlagen hat. Kein Mensch schiebt mehr her, als er hat. Alexanderplatz. Ich lief mit Enemark 55 in der Tasche. Dann aß ich für 75 Pfennige in eben Speiselokal, obwohl ich einen Widerwillen hatte. Richtig gegessen, seit Wochen zum ersten Mal richtig. Kalbsraju. Marktverlauf, Kälber glatt, Schafe ruhig. Der Schlachthof in Berlin bedeckt eine Fläche von 4.788 Hektar, gleich 187,50 Morgen und hat 27.083.492 Mark gekostet, Häuser, Hallen und Ställe von Schlacht- und Viehhof. Auf der anderen Seite ziehen sich die Gleise der Ringbahn, 15 Kilometer. Aus der Provinz rollt das Vieh herein. Exemplare der Gattung Kalb, Schaf, Schwein, Rind. Über die Viehrampen, Muhen, blöken sie herunter. Viehhof, Schlachthof und Fleischgroßmarkthalle bilden ein untrennbares wirtschaftliches Ganzes. Eisige Luft. Wer einen Pelz hat, trägt ihn, wer keiner hat, trägt keinen. Die Weiber haben dünne Strümpfe an und müssen frieren, aber es sieht hübsch aus. Rum, wuchtete Frau Aschinger die Dampframme. Alles war mit Brettern belegt. Die Berolina haben sie weggeschleppt. Vielleicht schmelzen sie da ein und machen Medaillen raus. Die ganzen Häuser an der Stadtbahn haben sie hingelegt. Woher die das Geld haben? Die Stadt Berlin ist reich und wir bezahlen die Steuern. Löser und Wolf haben sie abgerissen. Löser und Wolf, erstklassige Qualitäten in allen Geschmacksrichtungen. Brasil, Havanna, kleine Trösterin, Winterballade. Packung mit 25 Stück, 20 Pfennige. Versand nach allen. Gebt euren Kindern Bananen. Die Banane ist die sauerste. Das hochinteressante Magazin statt 1 Mark plus 20 Pfennige. Die Ehe hochinteressant. Kontrollieren Sie rum, ratschte die Ramme nieder. Plötzlich stand der kleine Meck neben mir. Siehste wohl, da kimmt er. Lange Schritte nimmt er. Franzekin. Franz! Mensch, sieht man dir auch mal wieder? Du bist ja wie aus der Welt. Denkst du, ich hätte wieder was gemacht? Nee, Junge. Ich steh drüben an der Schönhauser mit Herrenkluft. Windjacken und Hosen. Und wo kriegst du die Sachen her? Da bist doch immer noch der alte Franz. Immer nach dem Woher fragen. Das fragen bloß den Mädchens, wenn sie Alimente wollen. Ihr macht euren Schwindel, bis er reinschlittert. Was heißt hier reinschlittern? Was ist denn Schwindel? Franziken, man muss Geschäftsmann sein. Man muss sich auf den Einkauf verstehen. Biberkopf hat geschworen, anständig zu sein. Er hat geschworen, anständig zu sein. Prenzlauer Straße. Und wie es 8 war, saß ich mit Meck in der Kneipe. Ich aß und trank mit Wonne. Eisbein, Bohnen mit Einlage und eine Molle Engelhard nach der anderen. Man muss sich auffüllen. Ein Mensch, der Kraft hat, muss essen. Um 9 leitete sich was ein. Ein älterer Kerl setzte sich hinter Meck. Bald gab es zwischen den beiden ein Tuscheln. Dann tippte mich Meck auf die Schulter. Wir stellten uns abseits zu dritt an den eisernen Ofen. Ich heiße Pumps. Handle mit Obst. Wenn Sie mir gelegentlich was abnehmen, kommt auf den Verdienst an. Biberkopf hat geschworen. Achtung, Franz. Herr Pumps mit Vorsicht zu verwenden, nach Gebrauch zu schütteln. Weiter war an dem Abend nichts. Außer, dass noch einer da war, einer mit einem gelblichen Gesicht. Was trieb denn der? Gesessen hat er sicher auch schon. Ich hab gesessen, mein Junge. Teil, 4 Jahre. Na, was ist nu? Reinhold hieß er. Was machst du jetzt? Obst handeln und so. Helfen. Wenn's nicht geht, stempeln. Eine dunkle Gesellschaft. Die machten gute Geschäfte. Pumps verseuchte sie, der war ihr Grossist. Ich wurde aus der Sache nicht klug, lieber wieder Zeitungshandel. Abends ging ich jetzt öfter in die Kneipe in der Prenzlauer Straße. Herr Reinhold war ein feiner Junge. Ach, die Weiber, Franz. Nimmst du die ernst? War eine Frau vom Kutscher verknallt. Das ist ihr Mann weggelaufen. Und jetzt will ich sie ja nicht mehr. Lass sie doch laufen, Reinhold. Jetzt sagst du so. Ich versteh's nicht. Du willst schriftlich. Na, hast du ihr denn aufgeschrieben? Ihr sagt 100 Mal. Sie sagt, sie versteht's nicht. So was versteht sie nicht. Da muss ich sie also behalten, bis ich krepiere. In so kesser Junge wie du, Reinhold, mit deiner Miet ins Jasswerk. Und jetzt sitzt er da und bläst einen Trauermarsch. Nimm sie mal ab. Und was mache ich mit dir? Du kannst sie ja laufen lassen. Weißt du was? Dir tue ich den Gefallen, auf mich kannst du dich verlassen. Kick sie dir erst mal an. Reinhold, du bist mir eine Marke. Am nächsten Mittag tanzte die Frenze bei mir an. Einen schönen Gruß vom Reinhold und ich soll dir ein paar derbe Schuhe bringen. Nach 4 Wochen meldete sich die Zilli bei mir. Einen schönen Gruß vom Reinhold und ich soll einen Pelzkragen für sie abgeben. Frenze, Zilli und Trude. Das heißt, Frenze schob ich ab, damit Reinhold die Zilli loswerden konnte. Frenze übernahm der kleine verwachsene Ede. Wir machten einen richtigen Kettenhandel, wie in der Inflation. Aber die Trude, die nahm ich ihm nicht ab. Zilli blieb bei mir. Ein Mensch ist ein Mensch und ein Weibsstück ist auch einer. Franz Bieberkopf, der Menschenfreund. Franz Bieberkopf ist doch kein Menschenhändler. Ich warnte die Trude. Franz hat einen verheerenden Entschluss gefasst. Er merkt nicht, dass er sich in die Brennnesseln setzt. Trude, ich tue das nicht, um meinen Freund schlecht zu machen, das beileibe nicht. Ich mische mich absolut nicht in andere Leute ihre schmutzige Wäsche. Aber was recht ist, muss recht bleiben. Ein Weib nach dem anderen auf die Straße stoßen, also dazu stehe ich nicht gerade. Und das ist auch die wahre Liebe nicht. Wahre Liebe? Treten sich nur nicht auf den Frack. Ich bin ja schließlich keine Anfängerin mit Männern. Ich warnte eine gewisse Nelly aus der Zentralmarkthalle. Und eine gewisse Rosa, Knopflochnäherin. Also der Reinhold, der ist kein Liebhaber und kein Ludel. Der ist überhaupt kein Mann, bloß ein Strolch. Geht rum wie ein Spatz auf der Straße, macht Pick-Pick und schnappt die Mädchens. Von denen können wir Dutzenden Lied singen. Wenn sie ihn fragen, er weiß alleine nicht, wie viel er schon gehabt hat. Dem sehen sie nichts an, wenn der so sitzt und grübelt. Reinhold, der hat den guten Kern in sich, dachte ich. Ein reuiger Sünder ist besser als 99 Gerechte. Aber ich setzte mich in der Brennnesseln. Es ist ein Schnitter. Der heißt Tod. Hat Gewalt vom großen Gott. In der Brennnesseln? Unter der Räder? Heut wetzt er das Messer. Es schneit schon viel besser. Unter der Räder von einem Auto, das uns verfolgte. Uns? Die Obstbande vom Herrn von und zu Pumps. Die Obstbande, die ja keiner war. Und ich machte mit, obwohl ich mich eigentlich davor drücken wollte. Bald wird er dreinschneiden. Wir müssen's erleiden. Kann von nichts etwas kommen? Alte Schönhauser Straße. Ich schob mit meinem Zeitungskasten zu der Kneipe. Piscator Bühne im Lessing-Theater. Konjunktur von Leo Lania. Regie Erwin Piscator. Prenzlauer Straße. In die Kneipe rin. Bruno Walter dirigiert sein letztes Konzert in dieser Saison. Sonntag, 15. April, Städtische Oper. Es-Dur-Symphonie von Mozart. Wer stand am Schanktisch? Herr Pumps. Ich hab Sie schon mal gefragt. Wie ist das mit Sie? Wollen Sie noch immer mit Ihrer Papierbahn rumlaufen? Was verdient man denn dran? Stück 2 Pfennig, 1 Stunde 5 Pfennig. Franz hat geschworen, anständig zu sein. Wir saufen wie die Schweine. Ich wollte und wollte wieder nicht. Die ganzen Brüder bei Pumpsi fielen mir nicht. Die hauten mir gewiss über das Ohr. 3 mal 3 und 1 ist 10. Wir saufen nochmal ihn. 2, 3, 4, 6, 7. Lieber Kopf, heute ist Sonntag. Sie haben sowieso nichts zu tun. Ihre Unkosten ersetze ich Ihnen. Na, und dann gibt's noch was drauf. Na, sagen wir 5 Mark die Stunde. Also abgemacht. 5 Marker? 5,50. Soll man nicht drauf ankommen. Um 8 ging die Fahrt los. Reinhold saß neben mir im Auto. Bülowplatz. Halt. Sie ging zu Fuß, getrennt. Immer zwei und zwei. Plötzlich waren die Vorderen nicht mehr zu sehen. Dann war auch ich mit meinem Nebenmann im schwarzen Hausflur verschwunden. Dann war auch mein Nebenmann über den dunklen Hof weg. Verstehst du das? Die lassen einen Dusern stehen. Wo stecken die denn? Mensch, die Klauen, die brechen ein. Die haben mal richtig reingelegt. Soll ich weg? Soll ich nicht weg? Soll ich? Na, was soll ich? Mensch, ich muss Schmiere stehen. Wäre gelacht, wenn ich nicht weg könnte. Zwei Mann liefen an mir vorbei mit Mäntel, ganze Bindel. Noch zwei Männer mit Körben und wieder zwei. Hin und her, ohne Licht. Aber ich kam nicht vom Fleck. Ich war angenagelt bis... Komm, Biberkopf, Abfahrt, alles im Lot. Kommt wer noch? Halt die Fresse, Kerl, keiner sagt einen Mucks. Was ist denn? Fremdes Auto hinter uns. Lachst du? Man wird doch noch lachen dürfen. Geht dir nicht an. Du lachst, du Achtroschenjunge. Dir dreh ich den Jas ab. Du wolltest wohl bei mir den Doktor spielen. Du wolltest mal wohl zum Ehekrüppel zurechtkurieren, was? Hast wohl gedacht, du machst das recht mit der Weiber, dass du so warnst. Abgetrieben hast du mir die Weiber. Die Trude, die Nelly, die Rosa. Und du sitzt im Fett und denkst, das Auto hinten wird uns kriegen, wird uns nicht kriegen. Wird uns kriegen, ja. Das verfolgt uns. Wir sind entdeckt. Das ist eure Strafe. Und wenn ich selbst mal verschütt gehe, das ist eine Jagd. Wird uns nicht kriegen. Höchstens einen. Und das bist du, Biberkopf. Reinhold packte mich an der Brust, zerrte mich nach vorn. Ich schlug in sein Gesicht. Er stieß mir über die Ballen, die Türe ging auf, Schnee floh hinein. Ich klammerte mich mit den Beinen an den Warentritt. Er traf mich in Stockschlag auf den Hinterkopf. Kann von etwas nichts kommen? Ich lag da, den Kopf im Rindstein, die Beine auf dem Trottoir. Das haben die Leute erzählt, die mich gefunden haben. Damals, als ich noch jung und knusprig war. Knusprig? Ich war kaputt. Aber das Wasser stand mir nicht am Hals. Ich hob die Faust, die linke Faust, und die rechte Faust, den ganzen rechten Arm, hatten sie mal in der Klinik abgesägt. Dazu Quetschungen am Brustkorb und am rechten Oberschenkel. Innere Verletzungen nicht ausgeschlossen. Vielleicht ein hübscher kleiner Leberriss. Es ist die bittere Wahrheit. Der zweite Schlag, von dem Franz Biberkopf hier selber berichtet. Franz Biberkopf, der ahnungslos von zu Hause wegging, wider seinen Willen bei einem Einbruch mitmachte und vor ein Auto geworfen wurde. Hier liegt er unter den Rädern, der die redlichsten Bemühungen gemacht hat, seinen ordentlichen, erlaubten und gesetzlichen Weg zu gehen. Welcher Sinn soll in diesem ekelhaften Unsinn liegen? Wir wissen schon einiges. Franz weiß so gut wie nichts. Eine langsame Enthüllung geht hier vor und man wird sie erleben, wie sie Franz erlebt. Und dann wird alles deutlich sein. Hiob liegt wieder im Kohlgarten, wieder an der Hundehütte. Hiob, jetzt hast du alles verloren. In den Schuppen darfst du abends kriechen. Man fürchte deinen Aussatz. Du bist strahlend über deine Güter geritten und man hat sich um dich gedrängt. Jetzt hast du den Holzzaun vor der Nase, an dem die Schneckchen hochkriechen. Du kannst auch die Regenwürmer studieren. Es sind die einzigen Wesen, die sich nicht vor dir fürchten. Aber Hiob erhebt sich wieder. Was der Mensch nicht alles aushält. Ich sagte im Krankenhaus die Adresse von meinem Freund Herbert Bischoff und von Eva, der schönen Schwarzen. Die holten mich nach 14 Tagen ab. Na, du sag mal, Franz, warum bist du denn ja nicht zu uns gekommen? Bist doch schon ein Jahr aus Thiel raus. So lange noch nicht. Na, denn halbet. Willst denn ja nicht mehr von uns wissen, Junge? Bei uns lässt du dir nicht sehen, aber zu denen gehst du. Die kennst du. Den Schubiak, den Alten, den Pumps. Pumps? Wieso Pumps? Der ausgekochte Betrüger. 5 hat er gesessen, 15 verdient. Die Häuser, die rutschenden Dächer. Woher wisst ihr? Na, die fragen doch alle nach dir. Der Pumps, der Reinhold und so weiter. Der lebt ja nicht vom Obsthandel? Nee, der isst auch Fleisch, aber tüchtig. Und ich dachte, wir wollten Obst abholen für die Marchthalle. Und det hast du geglaubt. Es ist ein Schnitter. Der heißt Tod, hat Gewalt vom lieben Gott. Wer hat dich aus dem Auto geschmissen, der so was auf der Erde rumläuft? Lass ruhen, der Arme ist ab, der wächst nicht mehr. Den Kopf haben sie mir wenigstens gelassen. Erst mal krauchen können. Viehmarktauftrieb, 1399 Rinder, 27.000 Kälber, 4.654 Schafe, 18.864 Schweine. An den langen Hallen sind Türen, schwarze Öffnungen zum Eintrieb der Tiere. Zahlen dran, 26, 27, 28. Die Rinderhalle, die Schweinehalle, die Schlachträume. Totengerichte für die Tiere, schwingende Beile. Du kommst mir nicht lebend raus. Die Häuser haben gewackelt, die Dächer wollten abrutschen. Ich fing zu grauen an. Ich war nicht K.O. Aber wenn du jetzt nicht losrennst, Franz, altes Möbel, dann kannst du Grieneisen bestellen zum Maß nehmen. Das Luftschiff Italia mit dem General Nobile ist abgestürzt und funkt, wo es liegt, nämlich nordöstlich von Spitzbergen, wo aber schwer ranzukommen ist. Ich war noch da. Noch war ich da. Ich musste aus dem Bett, ich musste raus. Und ich zog wieder durch die Straßen, von Kneipe zu Kneipe. Es ist noch die alte Kobraschlange, wenn auch mit schwarzen Ringen um die Ohren. Und das dicke Tier ist mager und eingefallen. Ein anderes Flugzeug hatte mehr Glück. Das flog in einem Zuge von San Francisco bis Australien in 77 Stunden und ist glatt gelandet. Und doch wäre alles in den Eimer gegangen, wenn mir Herbert Bischoff und Eva die schöne Schwarze nicht in Mädel zugeschanzt hätten. Ich reiß mal eine Wimper aus und stech da damit tot. Dann nehme ich einen Lippenstift und mach da damit rot. Die war wirklich schnieke. Prima. Ja, sowas stand noch nicht drin in meinem Kochbuch. Emilie Pasunke hieß er eigentlich, aber heißen wollte sie lieber Sonja. Sie war eine kleine Person, sah im weißen Kleid wie ein Schulmädchen aus. Ich schaukelte sie auf meinem Schoß und staunte, was mir der liebe J. für Glück ins Haus geschickt hatte. Jetzt war ich wieder ein Mensch. Ein richtiger Mensch. Und wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritze damit Spinat. Wie gut ging es mir. Herbert und Eva waren meine Freunde. Ein Mädel hatte ich, das mich glücklich machte. Geld hatte ich mehr, als ich verbrauchte. Aber woher? Woher ich mein Geld habe? Na, verstehst du denn das nicht? Ein Mädel will doch auch was für einen Mann tun. Was hat sie denn davon, wenn du den ganzen Tag Geschäfte machst und so? Und sie kocht dir Kaffee und macht die Stube und weiter nichts. Ich will dir doch was schenken. Ich will was haben von dir, dass du dir freust. Und darum mache ich das. Das passt mir nicht, mich gerade von dir ernähren zu lassen. Wo du doch mit dem Arm nicht so richtig arbeiten kannst. Würde mir ja schämen, dich so abrackern zu lassen. Und da arbeite ich eben vor dir, nicht? Ach, nun lass mal, Franz. Mach doch nicht so ein böses Gesicht. Nee, ich bin ja froh, dass du da bist, Sonja. Was hast du für hübsche Händchen? Also mach, was du willst, das ist ja so schön, dass du da bist, Mensch. Ich lass dir ja nicht mein Puzzlechen. Und über den Quatsch hast du dir nur aufgeregt? Ganz hoch oben steht jetzt unser Franz Bieberkopf. Ab und zu geht er in die Münzstraße, Pfandkammer, kauft, verkauft, wie gut es ihm geht. Wie sich alles gewandelt hat. Er war schon dicht am Tode. Wie hat er sich wieder rausgemacht? Aber so hoch oben konnte ich nicht stillhalten. Ich wollte zeigen, dass noch was mit mir los ist. Ich wollte es der Sonja zeigen. Und vor allem dem Reinhold. Dem wollte ich sein. Drum ging ich zum Reinhold hin. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Uns von dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun. Die Häuser stehen still, der Wind weht, wie er will. Berliner Straße. Wer hat dir hier reingelassen? Deine Wirtin, Reinhold. Wozu kommst du zu mir? Was haben wir miteinander verloren? Ich wollte dir bloß sehen, Reinhold. Hast du vor Daumen anlegen? Erpressen von wegen damals? Du hast zwei Hände, zwei Arme, Reinhold. Du trägst du immer den Ärmel so in der Tasche? Steckst du den immer rein oder ist der angenäht? Den stecke ich immer rein. Mit die andere Hand? Nee, wohl wenn du dich noch nicht angezogen hast. Mal so, mal so. Musst du aber immer aufpassen, dass du nicht in der rechte Tasche steckst. Nachher kann man da leicht was klauen. Bei mir nicht. Franz, Du weißt doch, was wir beide miteinander abzumachen haben. Was hab ich mit dir abzumachen? Na, wie in dem Auto. Hat doch kein Zweck, davon wächst der Arm auch nicht nach. Na, was willst du von mir? Ich hab ja noch einen Arm und dann hab ich noch einen Kopf und noch zwei Beine und ich hab auch ein Mädchen. Du? Was für eine? Was für eine? Sonja heißt sie. Eine Figur, da ist auch alles dran, du. Das ist ein braves Kind und verdient prima. Na, die möchte ich mal sehen. Zeigst du wohl nicht, was? Ist wohl zu fein für uns. Das Mädel hat zu tun. Ja. Weißt du, wir haben früher so Geschäfte gemacht mit Mädchen, du und ich. Mit Pelzkragen und Stiefel. Und das willst du wohl nicht mehr? Nee. So eine... Was denn? So was bin ich nicht mehr zu haben. Na, dann ist ja gut, Mensch. Wir können uns ja mal treffen, warum nicht? Na, Schönchen. Wird sich bestimmt freuen, die Sonja. Tut alles, was ich will, mein Puzzlchen. Na, na. Aber sag mal, bloß Lude sein, das ist doch sehr langweilig. Machst du ja keine Geschäfte? Ein bisschen. Aber ich will wieder bei euch mitspielen. Vielleicht willst du uns verpfeifen. Dann lass ich dir über meinen Absatz stolpern. Ihr müsst auch wissen, wer Franz Bieberkopf ist. Bedrohen eigentlich noch keinen Menschen. Da kannst du rumfahren, wo du willst. Ich pfeif drauf, was gewesen ist. Der arme Sinn. Aber wenn ich zu euch komme und sage, ich mach mit, dann tue ich das, weil ich euch kenne. Hier dreht ich an. Wir sollen dir wohl den Arm wieder ganz machen, weil wir ihn kaputt gemacht haben. Bist du tückisch, Bieberkopf, kriegst du eins aufs Hauptgebäude. Ist die Welt aus Zucker oder aus Salz gemacht? Was tut dieser Mann mit dem niedlichen kleinen Kälbchen? Er führt es allein an einem Strick in die Riesenhalle an eine Bank. Er hebt das zarte Kälbchen auf mit beiden Armen. Ruhig lässt es sich auf die Bank legen. Sein Messer, sein Beil liegt daneben. Mit dem Fuß schiebt er unten die Schale für das Blut zurecht. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Ich hab die Augen auf und fall nicht rein. Ich wollte bloß sehen, was ich überhaupt noch zu sagen hatte. Ich wollte sehen, ob ich noch unterm Auto lag oder schon wieder drin saß. Anfang August setzte sich die Kolonne Pumps in Bewegung. Ich dabei. Diesmal waren sie auf Konfektion und Pelze aus. Neue Wallstraße. Verlief alles glatt und gut. So jung kommen wir nicht normal zusammen. Pumps schickte mir 200er. Wo hast denn das Geld her? Ein Ding gedreht mit Pumps. Ich muss arbeiten, sonst gehe ich kaputt. Ich schenke dir. Da. Was, das schenkst du mir? Warum? Warum willst du mir das Geld schenken? Na, willst du keins? Ich hab mir drauf gefreut. Guck doch mal an, da können wir eine Reise machen. Ist das doch wahr, Franziken? Wenn wir eine Reise machen? Willst du denn nicht mit mir fahren? Willst du mir loswerden, Franz? Mädchen, um Jottet Willen, ja, na, nee. Warum lobst du denn? Verdien ich dir denn nicht genug? Ich verdien doch genug. Ich will dir doch bloß eine Reise schenken. Soll ich denn ja nicht tun? Ich kann so nicht leben. Aber wozu bin ich denn da, Franz? Ich soll ja nicht tun? Ich tu's ja nicht wie in Geld, Sonja. Liegen wir alle unter einem Beil? Wenn man ein Beil hat und schlägt in hartes Holz hinein, dann fängt auch der älteste Baum an zu schreien. Und eine Reise haben Sonja und ich angetreten. Aber nicht zusammen, nicht zusammen. Sonjakin ist im Himmel gefahren und ich hab weitergemacht. Ich bin Hilfsportier geworden. Ich rannte eine dunkle Straße lang, ich stieß mich an Bäume. Und je mehr ich ins Laufen kam, umso mehr stieß ich mich an Bäume. Wie ich mich an immer mehr Bäume stieß, presste ich entsetzte Ohren zu. Mit zerlöchertem Kopf, ich war nicht mehr bei Sinn, kam ich schließlich an. Wie ich hinfiel, machte ich die Ohren auf. Da war das Schild zu lesen, die Fahrgäste werden gebeten, sich während der Fahrt an den dafür angebrachten Lederschlaufen festzuhalten. Ich hielt mich nicht fest. Sonja hielt sich nicht fest. Und Reinhold... Der hielt sich auch nicht fest. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Der dritte Schlag. Reinhold brachte die Sonja um. In Berlin starben 1927 ohne Totgeborene 48.742 Personen, 4.570 an Tuberkulose, 6.443 an Krebs, 5.656 an Herzleiden, 4.818 an Gefäßleiden, 5.140 an Gehirnschlag, 2.419 an Lungenentzündung. Es starben 3.649 Säuglinge, geboren wurden 42.696 Menschen. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in eine laue Sommernacht. Er wurde verpfiffen und eingebuchtet, bekam lebenslänglich. Er stand alles ein. Freien Walder, ihr Hölz. Sie gingen spazieren. Sonja wollte Reinhold ausholen über alles, was ich bei Pumps machte. War so mit Herbert und Eva der schönen Schwarzen ausgemacht. Die waren meine Freunde und wollten wissen, wieso der Arm ab war. Und auch Sonjakin wollte wissen. Sie wollte alles von mir wissen. Willst du mir loswerden, Franz? Und ich? Ich hatte sie miteinander bekannt gemacht, die Sonja und den Reinhold. Aus Anjabe. Die Fahrgäste werden gebeten, sich während der Fahrt an den dafür angebrachten Lederschlaufen festzuhalten. Die Vögelein, die sangen so wunderschön. Sie machten einen Vertrag. Wenn Reinhold ihr was von mir und Pumps und der Kolonne erzählte, würde sie sich mit ihm in die Kute legen. Wenn man ein Kälbchen schlachten will, bindet man ihm einen Strick um den Hals, geht mit ihm an die Bank. Dann hebt man das Kälbchen hoch, legt es auf die Bank und bindet es fest. Es ist ein Schnitter. Der heißt Tod, hat Gewalt vom lieben Gott. Wehr dich, blaues Blümelein. Reinhold erzählte, aber Sonja rannte raus aus der Kute. Da rannte er hinter ihr her und überrannte sie. Zurück in die Kute, sie rang. Lass mal los, das Kind werden wir schon schaukeln, hat er gesagt. Darauf schlägt man mit der Holzkeule dem Tier in den Nacken und öffnet mit dem Messer an beiden Halsseiten die Schlagadern. Das Blut fängt man im Metallbecken auf. Hier Strüpp rüberschmeißen, dachte Reinhold. Das hat man davon, wenn man mit so einem Aas einen Ausflug macht. Stockfinster, nischt wie weg. Und die Welt ging weiter. Echte Perserteppiche auf 12 Monatsraten. Lesen Sie die Mode. Ich wunderte mich, dass Sonja nicht da war. Wo steckt die? Die war nicht da. Was ist los? Die lässt mir sitzen. Oder ist mit ihr was passiert? Ich sah im Schauhaus nach. Nischt. Sie kann doch nicht aus der Welt sein. Tony ist Weltmeister geblieben. Er war in der 7. Runde bis 9 zu Boden. Dann wird Dempsey groggy. 3 Wochen waren um. Keine Sonja. Als sie den Reinhold schnappten, riss er mich auch noch hin. Eva brachte eine zerknautschte Zeitung an. Was steht denn drin? Sind da 2 Bilder nebeneinander? Das bin ich doch. Das bin ich doch und Reinhold. Überschrift: Mord an einer Prostituierten bei Freien Walde. Aber ich war noch nie in Freien Walde. Wo ist denn die überhaupt? Die Häuser fangen an zu zittern und zu wallen. Mein Leben war nicht mehr mein. Sie fassten mich. Sie führten mich in einer Fessel. Sie wollten mich vernehmen, aber ich sprach nicht. Ich war starr. Und so ziehen wir mit Gesang in das andere Restaurant. Als ich 2 Tage die Nahrung verweigert hatte, fuhr man mich vom Polizeigefängnis nach Buch raus, in die Irrenanstalt. Ich lag da und bockte. Ich kämpfte mit den Ärzten. Wenn die Fütterung vorbei war, fing ich an zu würgen und zu brechen. Ich wurde schwächer und schwächer. Man gab mir Koffein und Kampfer. Traubenzucker und Kochsalz spritzten sie mir in der Adern. Sie ärgerten sich über mich, dass sie mit mir nicht fertig wurden. Meistens war ich besinnungslos. Ich hörte den Tod. Franz Bieberkopf, du willst zu mir? Ja, du hast recht, dass du zu mir kommst. Wie kann ein Mensch gedeihen, wenn er den Tod nicht aufsucht? Den wahren Tod, den wirklichen Tod. Du hast dich dein ganzes Leben bewahrt. Bewahren, bewahren. So ist das furchtsame Verlangen des Menschen. Und so steht es auf einem Fleck. Und so geht es nicht weiter. Mach doch ein Ende, Tod. Als Lüders dich betrog, habe ich zum ersten Mal mit dir gesprochen. Du hast getrunken und hast dich bewahrt. Ich wollte anständig sein. Der hat mir betrogen. Du hast die Augen nicht aufgemacht, du krummer Hund. Schämst über Gauner und Gaunerei und guckst dir die Menschen nicht an. Und fragst nicht, warum und wieso. Mach doch ein Ende, Tod. Als dich der Reinhold packte und das Auto schmiss, dein Arm zerbrach, Nicht mal zusammengeklappt ist unser Franz Bieberkopf. Wie der noch unter die Räder liegt, schwört er, ich will stark sein. Und nicht merken willst du, dass ich zu dir rede. Aber jetzt hörst du mir. Nicht merken? Warum? Was denn? Und zuletzt die Sonja. Franz, Schande, Schande. Sag Schande, schrei Schande. Ich kann nicht, ich weiß ja nicht warum. Sie ist zu dir gekommen, war lieblich, hat dich beschützt, hat Freude an dir gehabt. Und du, was war dir ein Mensch? So ein Mensch wie eine Blume. Und du gehst hin und prahlst mit ihr, Frau Reinhold. Ich leide, ich leide. Es ist gut, dass du leidest. Nichts ist besser, als dass du leidest. Sag Schande, schrei Schande. Ich weiß ja nicht. Den Krieg jetzt hast du verloren, junge Kind. Mein Sohn, mit dir ist aus. Kannst einpacken. Lass dir einmotten. Bei mir bist du abgemeldet. Die Welt braucht andere Kerle als dir, hellere. Und welche, die weniger frech sind, die sehen, wie alles ist. Wie die ganze Welt ist. Nicht aus Zucker, aber aus Zucker und Dreck und alles durcheinander. Du Kerl, dein Herz her, damit es aus mit dir ist. Lass mir besinnen. Dein Herz raus. Lass mir doch noch ein bisschen. Ich hol's dir. Ein bisschen. Franz schreit. Er schreit die ganze Nacht. Er schreit in den Vormittag hinein. Er schreit in den Nachmittag hinein. Schreit in den Abend, die Nacht kommt. Schreit in die Nacht hinein. Und Franz besinnt sich. Und er weint. Und er besinnt sich wieder. Und langsam versteht er. Er hat etwas verstanden. Er hört die Stimme des Todes noch einmal. Was nützt alle Stärke? Was nützt alles anständig sein? Oh ja, oh ja. Blick hin auf Sonja. Blick hin auf sie. Erkenne. Bereue! Der Tod rollt seinen Mantel. Der Tod zieht seinen Mantel zu. Der Tod ließ mich. Mich, den Schuldigen. Ein Vieh, ein Untier. Du hast hier diesmal noch eine Rückfahrkarte bekommen, mein Sohn. In Buch entließen die Kriminalbeamten und Ärzte den Mann, der einmal Franz Bieberkopf war. Na, besuchen Sie uns mal, wenn schönes Wetter ist. Moment, ich schließe Ihnen auf. Berlin. 52 Grad 31 nördliche Breite, 13 Grad 25 östliche Länge, 20 Fernbahnhöfe, 121 Vorortbahnen, 27 Ringbahnen. Die Häuser halten still, die Dächer liegen fest. BZ am Mittag, BZ, die Funkstunde neu. Franz Bieberkopf war nicht mehr stark wie eine Kobraschlange. Wach sein, wach sein. Die Welt ist aus Zucker und Dreck gemacht. Wir wissen, was wir wissen. Wir haben's teuer bezahlen müssen. Sie hörten Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin in der Bearbeitung von Wolfgang Weihrauch. Die Personen und ihre Sprecher waren Franz Bieberkopf, Walter Richter, Reinhold Siegfried Wischnewski, Minna Helga Mietzner, Sonja Dagmar Altrichter, Der Tod Hermann Menschel. Erster Sprecher Ronald Veit. Zweiter Sprecher Gerd Fricke. Dritter Sprecher Wolfgang Spier. Vierter Sprecher Albert Lösenau. Fünfter Sprecher Thomas Fabian. Sechster Sprecher Klaus Bolze. Siebenter Sprecher Alf Tamin. Moritatensänger Ulrich Haupt. Ferner hörten Sie Sigurd Lode, Hans-Otto Hilke, Bernd M. Bausch, Katja Kessler, Maria Offermanns, Lieselotte Bettin und Lorelei Katz. Musik Heinz Jahr, Schnitt Ruth Metz, Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.